Sergeant Waurich. Das ist nun ein Dutzend Jahre her. Da war er unser Sergeant. Wir lernten bei ihm, presset hier das Gewehr. Wenn einer umfiel, lachte er und spuckte vor ihm in den Sand. Die Knie beugt, war sein liebster Satz, den schrie er gleich 200 Mal. Da standen wir dann auf dem öden Platz und beugten die Knie wie die Goliaths und lernten den Hass pauschal. Und wer schon auf allen Vieren kroch, dem riss er die Jacke auf und brüllte, Lore, frierst ja noch! Und weiter ging's, man machte doch in Jugend Ausverkauf. Er hat mich zum Spaß durch den Sand gehetzt und hinterher lauernd gefragt, wenn du nun meinen Revolver hättest, brächst du mich um, gleich hier und gleich jetzt? Da hab ich ja gesagt, wer ihn gekannt, vergisst ihn nie, den legt man sich auf Eis. Er war ein Tier, er spie und schrie, und Sergeant Waurich hieß das Vieh, damit es jeder weiß. Der Kerl hat mir das Herz versaut, das wird ihm nie verziehen. Es wurmt und sticht und hämmert laut, und wenn mir nachts vom Schlafen graut, dann denke ich an ihn.